Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Wenn es denn so gewesen wäre. Willkommen zum Hörspiel. Mein Kampf von George Tabori. Mit George Tabori als Shlomo Herzl. Asyl in der Blutgasse unter Frau Merschmeyers Metzgerei. Wien, Winter 1900, Donnerstag. Immer spielt ihr uns scherzt. Ihr müsst, oh Freunde, mir geht es in die Seele, denn dies müssen Verzweifelte nur. Also da bist du. Bin ich? Ich habe im Dunkeln gerufen, wo bist du, Shlomo Herzl, rief ich aus. Und? Ich habe eine frohe Botschaft für dich. Aha. Ich habe die 10 Gebote auf 3 reduziert. Typisch. Aber Ehebruch ist noch dabei. Eingefasst. Was bleibt übrig? Was? Erstens, ein Gott ist genug und der bin ich. Zweitens, kannst du deine Eltern nicht ehren? Nein. Dann ruf sie wenigstens einmal die Woche an. Wer muss das sein? Bitte. Drittens, bevor du deines Nachbarn Weib begehrst, überzeuge dich, dass sie keinen behaarten Busen hat. Wie gehen die Geschäfte? Miserabel. Aus Leiden wird man klug. Ja, wie kommt es dann, dass ich dumm geblieben bin? Du bist dumm, weil du dir zu viel Sorgen machst. Übrigens, wie viele Bibeln hast du heute Nacht verkauft? 5. Du lügst. 3. Welche Fassung? Luthers. Das nennst du Bibel? Ich nicht, Herr. Verflixter, verfickter Renegat, mein schönstes Gebot zu vergessen. Welches? Ich habe es auch vergessen, aber ich rate dir, kehre noch heute zurück an meinen Busen. Unter uns, Shlomo, worauf wartest du? Lobkowitz, ich schreibe ein Buch. Lobkowitz? Was? Hast du statt Herr Lobkowitz gesagt? Ja, Lobkowitz, ich habe statt Herr Lobkowitz gesagt. Und es tut mir leid, Lobkowitz, dass ich dich Lobkowitz genannt habe, statt den Heiligen, sein Name sei gepriesen. Aber ich schreibe ein Buch. Für mich? Nein. Über mich? Nein. Zurück in die Wüste. Aber jetzt willst du sicher wissen, wovon mein Buch handelt. Überhaupt nicht. Ich weiß es selber nicht. Ich habe es noch nicht geschrieben. Vielleicht handelt es eben davon, dass es nicht geschrieben ist. Aber in diesen vergangenen 3 Jahren habe ich versucht, über den Anfang hinauszukommen. Willst du den Anfang hören, über den ich nicht hinauskomme? Auf keinen Fall. Grüß Gott. Wenn du es siehst. Zum Beispiel. Zum Beispiel ist noch kein Beweis. Außerdem, warum noch ein Buch schreiben? Es gibt nur ein Buch und das ist schon geschrieben. Und dieses eine Buch, das schon geschrieben ist, sagt alles über alles. Auch über deine Tränen, Lobkowitz. Und doch muss ich mein eigenes Buch schreiben, um das Böse aus meinem Herzen zu treiben. Diesen Schatten, der auf meine Schwelle fällt. Also frage ich dich, Lobkowitz, sag mir, Arzt Lobkowitz, was soll ich tun? Du fragst mich als Lobkowitz, ich meine, ich als Lobkowitz soll dir sagen, was du tun sollst? Das will ich dir jetzt sagen, als Lobkowitz. Wenn du nicht über den Anfang hinauskommst, dann musst du eben vor dem Anfang anfangen. Wie ist der Titel? Ich meine, wie nennst du dein Buch? Mein Leben soll es heißen. Mein Leben? Das soll ein Titel sein für einen potenziellen Bestseller? Das soll ein Titel sein für einen bedeutenden Kommentar, Shlomo? Ich bin enttäuscht. Fang noch einmal an. Wie wär's mit meine Memoiren? Entsetzlich. Memoiren. Meine Memoiren. Frag dich doch mal selbst, Shlomo. Würde deine Mutter ein Buch kaufen, das meine Memoiren heißt? Nein. Also versuch es noch einmal. Wie war's mit Schlomo und die Detektive? Schlomo ohne Eigenschaften. Schlomeo und Julia. Das kenne ich. Schlomo und Isolde. Warten auf Schlomo. Jetzt dreht er durch. Schlomo auf der Suche nach den verlorenen Schlomo. Der Vogel. Schlomo und Friede. Die letzten Tage der Schlomos. Ja. Exzeschlomo. Was? Wie? Wie wär's mit meinem Kampf? Das ist es. Na ja, jetzt haben Sie's. Wer hat Sie gefragt? No. Ist das hier Frau Merschmeyers Männerheim? Nein. Unter Ihrer Metzgerei, in der Blutgasse? Ja. Hat Ihre Mutter Ihnen keine Manieren beigebracht? Doch, hat sie. Erst kürzlich nach einem harten Leben verstorben. Sie ruhe in Frieden, guter Geist unseres armen, aber ehrlichen Haushaltes, eine gesegnete Hausfrau. Hat sie es nie versäumt, mich zu ermahnen, meine Ellbogen nicht auf den Esstisch zu stützen, vor und nach dem Wasserabschlagen meine Hände zu waschen und in der Straßenbahn alten und gebrechlichen Personen meinen Sitzplatz zu überlassen. Ermahnungen, die ich getreulich erfüllt habe, trotz meiner tief verwurzelten Abneigung Autoritäten gegenüber, was ja auch schlussendlich in dem unverrückbaren Entschluss kristallisierte, nicht in die Fußstapfen meines seligen Vaters als Beamter zu treten. Auch er wurde durch der Schicksalsaxt in ein vorzeitiges Grab gestreckt, sondern mein Glück als Künstler in der Stadt des Walzers zu suchen. Eine Bestimmung, die mir durch mein beträchtliches zeichnerisches Talent vorgegeben ist. Dennoch muss ich zuerst einmal meinem Erstaunen, nein, ich muss schon sagen, meinem Ekel darüber Ausdruck verleihen, dass Sie das Andenken meiner seligen Mutter in eine x-beliebige Unterhaltung gezogen haben, deren Motivation mir, ehrlich gesagt, verborgen geblieben ist, anstatt mir, armseligem Jungen vom Lande, einen Willkommensgruß zu entbieten, der die Beschwernisse einer Nachtfahrt in einem überfüllten Dritte-Klasse-Abteil den ganzen Weg von Braunau am Inn nach Wien an der Donau erdulden, danach den ganzen Morgen über die schneeverwehten Boulevards auf der Suche nach Frau Merschmeyers Heim für die Heimatlosen durchwandern musste und der, wie tief beeindruckt auch immer, durch die großartigen Beispiele kaiserlicher Architektur bis tief ins Mark durchgefroren ist und sich nach dem wohlverdienten Zufluchtsort eines warmen Bettes in dieser hässlichen Höhle sehnt. Denn mehr kann ich mir in meinem augenblicklichen Zustand nicht leisten, bis die Dame mit dem Füllhorn, mein noch unerkanntes Genie, mit Glanz und Ruhm belohnt. Ich habe Ihnen eine einfache Frage gestellt. Ich erwarte eine einfache Antwort. Nicht das Nibelungenlied. Sie trampeln hier rein wie ein Bauerntölpel und verletzen meine Intimsphäre. Ja, Sie sind hier nicht in irgendeinem Braunarm Inn. Sie sind in der Stadt von Schiele, ja, Schnetzler. Schober wie einem Bächlein hell. Das reicht. Nein. Und Schlomo Herzen, möchten Sie Kaffee? Nein. Milch und Zucker? Beides. Das einzige freie Bett ist da. Wo? Hier. Aha. Ja, wickeln Sie sich den Kopf ein. Oder die Zugluft bringt Sie um. Sie können Ihr Zeug unter dem Bett lassen. Hier stiehlt niemand. Das glaube ich nicht. Ja, wenigstens nicht untereinander. Glaube ich trotzdem nicht. Die Toilette ist da drüben. Mhm. Ja, besorgen Sie sich eigenes Papier. Am freundlichsten für den Arsch. Stefako, Ihre Zimmergenossen sind die Tagespenner von Wien. Diebe, Bettler, Studenten, Revolutionäre, ein Schlattenschammes und Gott. Ist tot. Denkst du? Wetten? Schauen Sie, dieser Gott ist natürlich nicht Gott. Sie wissen schon, wen ich meine, denn es gibt schließlich nur den einen, sein Name sei gepriesen, sondern Lobkowitz. Ein kaputter Koscherkoch, der von seinem Chef Moschkowitz seines Amtes enthoben wurde, weil er Schmelzkäse und Tafelspitz gemischt hat. Eine Gänseschmalz. Schmelzkäse. Eine Beleidigung mosaischer Gesetze. Warum? Warum sagte Lobkowitz zu Moskowitz? Weil ich sauer auf Moses bin, dass er 40 Jahre lang durch die Wüste gewandert ist, statt sich in Wien niederzulassen. Sei es wie es sei, entgegnete Moskowitz, du bist entlassen. Und was sagte Lobkowitz? Lobkowitz sagte, mögen dir alle deine Zähne ausfallen, bis auf einen. Und der soll dich schmerzen bis ans Ende deiner Tage. Ja, da riss sich die Schürze runter. und warf sie in den Borsch. Ein Mousse au Chocolat. Ja, wie immer, dann fiel er in ein Koma, aus dem er 14 Tage später erwachte. Ein klassischer Fall von Identitätsverlust, den er Dr. S. Freud wie folgt erläuterte. Also ich behaupte... Ja, also ich behaupte, ich bin Gott. Sie behaupten, Sie sind Sigmund Freud. Beide können wir uns irren. Ja, übrigens, ich schlafe am Tag und arbeite des Nachts. Ich verkaufe Bücher. Was? Bücher. Ich könnte Ihnen einen Rabatt auf die Bibel und das Kamasutra geben. Nicht unbedingt in der Reihenfolge. Apropos Kamasutra. Wir befinden uns in Spuckdistanz zu bescheidenen Bleibe, wo der Komponist W.A. Mozart einiger der schweinigsten Briefe komponiert hat, die je komponiert wurden, worin er seine Cousine zum Beispiel empfahl, ihm in den Hintern zu blasen. Nein, nein, das hat er nicht. Hat er? Was für eine außergewöhnliche Aufforderung. Versuchen Sie es. Ja, ich habe keine Cousine. Es ist nicht weit von hier. Das reicht. Einmal die Woche bekomme ich Besuch. In dem Fall würde ich es schätzen, wenn Sie einen ausführlichen Spaziergang machten. Eine Cousine, hä? Ich wittere ein Missverständnis. Fräulein Gretchen, Maria Carolina, Globuschek, Bornemissa, Esther Falvey. Ist nicht nur die letzte Jungfrau über 14 in Wien, sie ist sozusagen ein Wesen zwischen den Arten, ohne die evolutionäre Kluft zwischen dem Frosch und dem Homo sapiens. Sie ist noch Teil der Natur. Wenn sie quakt, antworten die Enten, die Elefanten begrüßen sie mit einem Trompetenstoß und man weiß von Zugvögeln, die ihr in die Wiener Wälder gefolgt sind, statt wie geplant nach Afrika zu ziehen. Haben Sie keinen Mantel? Nein. Es ist kalt. Ja. Ja, Sie können meinen haben, während ich schlafe. Danke. Wie heißen Sie? Hitler. Komisch, Sie sehen gar nicht jüdisch aus. Ja, Sie sehen ja auch nicht chinesisch aus. Schlaf, schlaf, Bauernschlaf, aber den Gefallen tue ich Ihnen nicht. Sie wollen, dass ich sage, aber ich bin gar kein Chinese. Dann können Sie mir zurückgeben und ich bin kein Jude. Ich weiß, was ich weiß. Sie sind bestimmt aus Lemberg. Odessa? Ein Löw-Pinsker, mütterlicherseits. Ja, wieso eigentlich Odessa? Klingt besser. Ja, in dem Fall ein entfernter Cousin. Welch glücklicher Zufall. Willkommen in Wien. Lemberg. Odessa. Odessa. Odessa. Löw, Pinsker, Zufall, Cousin. Sagen Sie, sind Sie wahnsinnig? Mein Blut ist so rein wie Treibschnee. Ich entstamme einer Rasse, zäh wie die Windhunde, flink wie Kruppstahl, hart wie Leder. Durch einen glücklichen Zufall hat das Schicksal Braunau am Inn zu meinem Geburtsort bestimmt. Dieses idyllische Städtchen, vergoldet von den Strahlen deutschen Märtyrertums an den Grenzen zweier germanischer Staaten gelegen, deren Wiedervereinigung mit immer Flugscharen zu Schwertern. Aus den Sie sich, beruhigen Sie sich, hören Sie auf, Metaphern zu mischen. Ja. Komm, trinken Sie einen Kaffee, bevor er kalt wird. Ja. Was in einem Namen steckt, Junge? Ja. Ich sage Ihnen, was alles in einem Namen stecken kann. Ja. Herz reimt sich auf Schmerz, Schlomo auf Homo. Ja. Andererseits reimt sich Herzl auf Scherzel, das Schwanzstück vom Rind. Jeder verdient den Namen, den er trägt. Wenn Sie glauben, Sie sind der einzige Hitler in diesem Tränental, dann... machen Sie sich auf eine Ernüchterung gefasst. Im Wiener Telefonbuch gibt es meiner Schätzung nach 23 Hitler. 23! Alle, vermute ich, Abkömmlinge eines Zwillingsstammes. Der Odessa-Zweig wurde vor etwa 200 Jahren aus der Stadt gepeitscht und ließ sich in Niederbayern nieder. Zwieben Avram Löw, unser Ahnherr, war der sogenannte kleine Trommler in Holzhausen. Als eine Art lebendiger Zeitung trommelte er einmal die Woche die Dorfbewohner zusammen und verkündete die neuesten, meist schlechten Nachrichten. Sein jüngster Sohn, der unvergessliche Zwerg Benjamin, hatte sich im Gebiet um Starnberg um den Müll oder Schutt zu kümmern und wurde aufgeräumt Ben, der Schüttler, genannt. Aber infolge eines bürokratischen Versehens im Rathaus wurde das Ü durch ein I ersetzt. Ein T wurde während des Siebenjährigen Krieges fallen gelassen, während das C in den Nachwehen eines Pogroms verloren ging, woran nicht überraschend. Überraschenderweise seine englischsprachige Ehefrau Rebecca Anstoß nahm. Als die Schittlers sich in Ambach aufs Altental zurückgezogen hatten, ihrem Hobby, dem Forellenräuchern, nachgingen und die frohe Kunde der Emanzipation sie erreicht hatte, schickte sie Benjamin zum Amt für Germanisierung von Eigennamen, um etwas angemessen Wohlklingendes zu erstehen. Hohenzollern oder Beethoven hätten ihm zugesagt, aber die waren für den öffentlichen Gebrauch nicht bestimmt. Rosenduft oder Rosenkranz waren zu teuer. »Wie viel Geld haben Sie?«, fragte der Beamte. »Zwei Heller«, antwortete er. »Für zwei Heller«, sagte der Beamte, ein Antisemit, »kann ich nur eins für Sie tun, Herr Schittler, das S streichen.« »Oh mein Gott, das also ist Wien.« »Nein, aber Talmud.« »Ist das noch ein Cousin?« »Ein Buch.« »Auf Deutsch?« »Auch.« »Mögen Sie Karl May?« »Ja, kleine Dosen.« »Als Winnetou starb, da musste ich weinen, in kleinen Dosen.« Ich auch. Also, du siehst, wir haben doch etwas gemein. Bezweifle ich. Wenn man eure Nasen sieht, wie sind die so geworden? Ein kleiner Gichtschuh. Gemein, ein talmudisches Wort, hat wie Gott gegensätzliche Bedeutungen. Es bedeutet böse, aber auch gewöhnlich. Wenn böse, trennt es, wenn gewöhnlich, vereinigt es. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja, das habe ich befürchtet. Zwillinge fallen durch einen Schornstein. Einer von ihnen kommt schmutzig heraus, der andere sauber. Welcher wäscht sich? Ja, der Schmutzige. Falsch. Er sieht den Sauberen und hält sich für sauber. Versuchen wir es nochmal. Ja, Zwillinge fallen durch einen Schornstein. Einer kommt schmutzig heraus, der andere sauber. Welcher wäscht sich? Ja, der Saubere sieht den Schmutzigen, hält sich für schmutzig und dann wäscht er sich. Wieder falsch. Wenn Zwillinge durch einen Schornstein fallen, wie kommt es dann, dass der eine sauber ist und der andere schmutzig? Ach, Sie reden und reden und reden. Und dabei reden Sie nämlich mit gespaltener Zunge, wie Winnetou sagen würde. Wer? Winnetou. Sie haben mich auf dem falschen Bein erwischt. Gut. Nicht für lange. Mein Vater hat mich davor gewarnt, alles das zu glauben, was man in Wien sagt. Ja, und ich rate dir, nicht alles zu glauben, was dein Vater dir gesagt hat. Was meine Sohnesehre angeht, lasse ich mir überhaupt nichts sagen. Gut. Oder meine Rebellion gegen väterliche Autorität. Auch gut. Ich habe meinen Vater geliebt. Na? Ja, in unseren großartigen Generationenkonflikt, den will ich ja nicht leugnen. Aha, also doch. Du, ein Grafiker, hat er gesagt. Ja, Papa, ich ein Grafiker, habe ich geantwortet. Dann hat er gesagt, nie im Leben. Und dann habe ich gesagt, und jetzt erst recht. Genau. Na, ich muss jetzt ins Bett. Goldene Träume. Ja, ich muss mich für morgen ausruhen. Wenn ich mit meiner Mappe sorgfältig ausgewählter Gemälde meine wahrhaft schicksalhafte Verabredung an der Akademie der schönen Künste habe, um zweifelsohne mit fliegenden Fahnen mein Antrittsexamen zu bestehen. Dürfen wir mal sehen? Ja, selbstverständlich. Naja, es ist ja möglicherweise zu fortgeschritten für euren Geschmack. Juden sind ja niemals im Besitz einer eigenen Kultur gewesen. Genau. Es handelt sich dabei um eine Art radikalen Realismus. Aha. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Also, ich zeig's Ihnen. Hier zum Beispiel habe ich ein Stillleben. Ich nenne es Kukuruz im Zwielicht. Erstaunlich. Ja. Einmal habe ich es aus Versehen am Fenster stehen lassen. Ja. Eine Krähe kam, um am Kolben zu picken. Das sieht man. Ja, dann hier habe ich dann ein Aguarell. Sagen Sie mal, wissen Sie überhaupt, was ein Aguarell ist? Naja, also ich weiß, was ein Aquarell ist. Ja, ich weiß auch, was ein Aguarell ist. Wir wissen, was ein Aguarell ist. Ja, ich nenne es mein Hund im Zwielicht. Da ist er ja. Ja. Jetzt beachten Sie einmal die perfekte Perspektive, mit der sein treuer Blick an der Kirchturmspitze hängt. Zwielicht magst du, was, Cousin? Ja. Das ist eine Herausforderung, den Weltschmerz schwindenden Lichts einzufangen. Dann habe ich so ein wenig mit Sonnenuntergängen herumgespielt. Aber die werden eben dann manchmal wie Spiegeleier. Ja, dann habe ich mich an die unmöglichen Grautöne gewagt. Und hier habe ich eine ehrerbietige Bleistiftzeichnung. Das ist meine Mama. Beim Erbsen auspulen. Im Zwielicht. Schön. Ja, eigentlich gilt meine erste Liebe ja der Musik. Mit 15 war ich ein Bariton. Ich stand in der ersten Reihe vom Chor. Es gab nur eine Reihe. Kennen Sie Tannhäuser? Ja, kennst du? Naja, welchen Tannhäuser meinst du, Cousin? Oh, du mein Holder, wenn Sie noch einmal Cousin zu mir sagen, der Abendstern, wohl grüß ich immer dich so. Es ist einfach zu tief, ich kann das nicht. Vom Herzen, das in mir. Ruhe im Hof. Freitag. Nichts stimmt. Der Barde von Bayreuth hatte recht. Juden und Radfahrer sind an allem schuld. Was hast du gegen Radfahrer? Alles. Jetzt sieh dir mal diese Schuhe an. Was hast du gegen diese Schuhe? Alles. Ich wollte sie wichsen, aber wegen der Finsternis in diesem Höllenloch habe ich aus Versehen braune Paste drauf geschmiert, wo sie doch schwarz sind. Und jetzt, die sehen doch aus wie Hühnerdreck. Hole tief Luft, wichse schwarze Wichse über die braune Wichse. Und da schwarze Wichse dunkler ist als braune Wichse, werden die Schuhe glänzen wie neu. Von einem mosaischen Bücherwurm lasse ich mir nicht erklären, wie man Schuhe wichst. Ja, weißt du, wie man Schuhe wichst? Schlomo, wie wichst man Schuhe? Ich zeige dir, wie man Schuhe wichst. Warum? Warum habe ich nur Braunauer Wind ja, verlassen? Ja, warum eigentlich? Überall Dreck und Gestank und Schlendrian. Wien, Wien, du Umschmelztiegel des Abschaus! Wo ist meine Hose? Ich rate dir, deinen Kaffee zu trinken und dich zu entspannen, in den du bist 100 Sales. Ja. Da sollst du dich waschen. Aber sei so gut und benutze dein eigenes Handtuch. Schlomo, also, der Knopf ist abgeplatzt. Also in der Zwischenzeit kümmere ich mich um deinen Knopf. Sehr gut, da. Ja, damit du nicht mit offenem Schlitz in der Akademie erscheinen musst. Und bei der Gelegenheit, sieh dich mal im Zimmer um. Was ist los? Ja, ich weiß, du bist verwöhnt worden, Mutters kleine Liebling. Aber über die Socke im Kaffeetopf solltest du nachdenken. Ich denke ja, nicht dran. Das eine und einzige Mal will ich für dich aufräumen, aber von morgen an musst du erwachsen sein und es selber tun. Deine Kritik lässt mich kalt. Ich bin Künstler, ja, und kein spießiger Hausierer. Richard Wagner war auch Künstler, aber ich behaupte mal, er hat seine Socken nicht im Kaffeetopf gelassen. Hat er? Wieso? Deine Güte, diesem Grafiker gegenüber grenzt ja schon an mütterlichen Masochismus. Lobkowitz, in den Augen des Allmächtigen wie Gastfreundschaft so schwer wie Gottesdienst. Ich schätze deine Handreich, jungen Jude. Und wenn meine Zeit gekommen ist, dann finde ich schon eine saubere Lösung. Vielen Dank. Irgendein komfortables Altersheim in den Bergen mit Volkstanzfesten samstags nachts, geh ne? Geh jetzt, oder du kommst zu spät. Erwarte nichts und du wirst nicht enttäuscht werden. Van Gogh hat 1000 Bilder gemalt und nur ein einziges verkauft an seinen Bruder. Aber ich habe keinen Bruder! Endlich allein. Der Mensch ist nie allein. Also auf ein neues. Vorausgesetzt, ich kann meine Handschrift lesen. Ja, probier es. In einer kalten Wiener Nacht, die in den Morgen graute, der kältesten seit Menschengedenken. Ja, wie findest du das als Anfang? Na, die Brüder Karamasow ist es nicht. Naja, was ist schon so gut für die Brüder Karamasow? Die Brüder Karamasow zum Beispiel sind so gut wie die Brüder Karamasow. Der Hahn kräht, die Uhr tickt. Die Höllenmeute sitzt mir auf den Fersen, gierig darauf, dieses Buch zu schnappen, dieses Papierbaby. Mein einziges Kind. Meine letzte Chance, das zu erinnern, was ich in meiner Jugend vergessen habe, nämlich den Heiligen, sein Name sei gepriesen. Also wie soll ich anfangen? Des Nachts auf meinen Lager suchte ich, den meine Seele liebt. Es ist leicht, die Bibel zu plündern und die Propheten zu verdrehen. Ich gehe. Verlässt du mich? Gott braucht den Menschen. Auch der Mensch braucht den Menschen. Aber du hast etwas von deiner Menschlichkeit verloren, seitdem du den Grafiker bedienst wie eine Mutter. Und die Mütter sterben mit dem Schwert im Arsch, das weißt du. Ich mache mir Sorgen um dich, aber ich verlasse dich und kehre zu Moschkowitz zurück, um ihn über den Unterschied zwischen Essen und Fressen zu belehren. Und du sitzt da und wartest auf Hitler. Ja, ich warte auf Hitler. Potenzielle Selbstmörder erkenne ich auf einen Blick. Ich sehe ihn schon entlang treiben in Donaukanal. Von meinem Wintermantel nicht zu reden. Pass bloß auf, Schlomo Herzl. Die Liebe ist lebensgefährlich. Geh, geh, geh. Aber geh vorsichtig. Wo warst du? Um Shakespeare zu zitieren, hier war ich. Gefühllose Bestie. Ja, wie ist es gelaufen? Wie es gelaufen ist. Es ist überhaupt nicht gelaufen. Es ist niedergefahren wie der Blitz aus heiterem Himmel und hat meine jugendliche Zuversicht versenkt. Als ich mich diesem Direktor vorstellte und eine Erklärung forderte für den Grund meiner Nichtannahme, da erklärte mir dieser Herr, ein flüchtiger Blick in meine Mappe hätte das Lehrerkollegium von meiner hoffnungslosen künstlerischen Unfähigkeit überzeugt. Dieser Schweinehund. Er drückte es gröber aus. Junger Mann, hat er gesagt, mehr als eine Küchenwand zu malen müsste Ihnen verboten werden. Ein Anstreicher. Am Arsch. Da habe ich mich aber erhoben und mich mit einer ersterbenden Bemerkung verabschiedet. Zum Beispiel? Auf Wiedersehen. Also, wenn du jetzt auf einen Älteren hören willst, rate ich dir, Adolf, auf ein akademisches Studium zu verzichten. Auch Leonardo war Autodidakt. Nein, war er nicht. Kommt drauf an, welchen Leonardo du meinst. Leonardo Ellbogen zum Beispiel war Autodidakt. Er saß neben mir im Kindergarten. Was hast du gegen Anstreicher? Alles. Ja, besser gewürgt als Würger, sagt das 11. Gebot. Du Verräter, Atom. Du Dolch in meinem Rücken. Lass. Du steckst doch mit der Akademie unter einer Decke. Ja, du hast doch ein Komplott geschmiedet. Was für Komplott? Um meinen Aufstieg zu den Gipfeln des Ruhms zu verhindern. Wer hat heute Adolf. Morgen so lange an meinem Knopf herumgenäht, dass ich schließlich ohne Hosen gehen musste? Ja, ich. Wer sonst? Schlomo. Du, Schlomo, es macht überhaupt nichts. Weißt du, das sind meine Lehrjahre. Als ich im Stechschritt aus der Akademie marschiert war, habe ich Zuflucht gesucht in einem nahegelegenen Kaffeehaus. Mhm, ja, so eine rauchgeschwängerte Lasterhöhle. Mhm. Und da habe ich sie gesehen. Nein. Diese Shylocks. Shylocks? Diese Shylocks. Schwarze Pestvögel im Kaftan. Keine Freunde von Wasser und Seife. Ihren Achselhöhlen entströmt ein gestankdampfender Wollust, während Sie ein christliches Babyschnitzel heruntergeschlungen haben. Welche Beilage? Oh, war Blumenkohl und dann waren Erbsen und Karotten und Röstkartoffeln und... Kein Salat. Werd nicht frech. Dann haben Sie mir was zum Trinken angeboten. Natürlich wieder sowas Ausländisches, sowas Maltesisches. Und dann eine Frau mit Brüsten, groß wie Wassermelonen. Mm. Die hat versucht, an meinem Ohrläppchen zu knabbern. Das werde ich nicht dulden, dass jemand an meinem Ohrläppchen knabbert. Sind wir jetzt Schlummern? Also jetzt unter uns mal. Dieser Beischlaf, ist das eine Tatsache? Ja, wie meinst du das, Tatsache? Ja, der Vikar Basedow, der hat mich wissen lassen, dass er das ist. Er hat gesagt, du, Kleiner, pass auf, in einer großen Stadt wie Wien, da machen sie es wirklich. Machen wir's. Naja, du weißt es doch. Männer und Frauen zusammen, wie die Hunde. Also nicht unbedingt wie die Hunde, ja, doch nicht wie... Aber sie machen es tatsächlich. Ja, die Bevölkerung wächst dann so. Wenn du noch einmal Adolf zu mir sagst, zerquetsche ich dir die Nüsschen. Ist dieser Beischlaf schön? Manchmal. Ja, aber es ist Sünde, nicht? Des Menschen Freude ist Gottes Freude. Wenn an einem Sommertag... An einem Sommertag in Braunau am Inn, da habe ich eine Frau gesehen, am Inn, die trocknete sich ihren nackten Hintern ab. Und ihre Brüste, ihre Euter schwangen im Zwielicht. Und dann hob sie ein Bein und ich konnte ihre Mitte sehen und es war schwarz wie die Nacht. Schlummo. Ja. Was hältst denn du von der Nacht? Ja, eine von zwei Möglichkeiten, die Nacht. Sie kommt und geht die Nacht, ein Stachel in der Seite ist Gottes Finger in der Nacht. Welche Gotteszeit ist eine Zeit zu lieben, eine Zeit zu sterben. Wenn man alt wird, sieht man den Tag vor. Naja, ich kriege meine besten Ideen in der Nacht. Jetzt sag ich dir was, aber das verspreche ich dir, wenn du mich verrätst. Ich lass dich auf dem Ofen rosten wie ein Morgenbrötchen. Schlomo, ich will kein Maler werden. Nein. Ich will auch kein Zwielicht malen. Nein. Das ist ein taktischer Trick für die Dummköpfe. Aha. Ich will was anderes. Was zum Beispiel? Die Welt. Die ganze? Ja, die ganze. Neuseeland eingeschlossen. Neuseeland besonders. Ja, was ist so toll an Neuseeland? Weiß ich nicht, aber ich will's. Sei vernünftig, Adolf. Bedenke doch, was alles mit dranhängt am Territorium. Millionen Mujiks in Russland beispielsweise. Die werden kahl geschoren. Ja, und die Tunden von England, die Dünen von Arabien und all diese Neger mit der Nacht in ihren Ärschen. Die werden weiß geschrubbt. Du hör auf, mich mit diesen Einzelheiten zu belästigen, ja? Alles bedacht. Wenn auch noch nicht in Einzelheiten, nicht? Ich meine, Heinrich ist hier, um mir zu helfen. Ist ein Schulkamerad, es ist ein Fliegenbeinausreißer. Aber er ist ein akademisches Genie und der hat sich auf Schädel spezialisiert. Er hat herausgefunden, wie man sie auf die Größe von Ping-Pong-Bällen zusammenschrumpft. Und jetzt arbeitet er an einer Methode, den Rest zu schrumpfen. Die Leute sind doch ganz allgemein gesehen alle zu groß und zu fett, die verstopfen die Straßen, aber... Wenn du sie schrumpfst, kriegst du Lebensraum. Ich will geschrumpfte Leute um mich sehen, in Reihe und Glied, um sie nötigenfalls vom Rand zu stoßen. Eins hat mich immer beunruhigt in dieser Welt. Es ist diese Rundheit, diese runden Dinge, das mag ich nicht. Das ist so klumpig. Und diese runde Welt, die dreht sich, ohne dass die Leute herunterfliegen. Das ergibt doch ehrlich gesagt überhaupt keinen Sinn. Siehst du, und deshalb... Könnte es nötig werden, dass wir uns auch um die Schwerkraft kümmern müssen? Ich habe ja nie viel von der Schwerkraft gehalten, du? Naja, sie hat mich eigentlich nie gestört. Ja, sie hält einen fest am Boden. Immer die Nase im Dreck. Und sie verhindert, dass man sich erhebt, um diese Schrumpfmenschen vom Rand zu stoßen. Im Vertrauen gesagt. Ich bin ganz vernarrt in die Idee, dass man an einem Regentag beispielsweise... Nein, dann ist es ja viel besser nachts, wenn die Fledermäuse herumfliegen. Dass man dann all diese Schrumpfmenschen am Rand aufstellt, um sie hinunter zu pusten. Wie Englein, die ins Nichts fallen, siehst du? Und deswegen könnte es nötig werden, dass wir die Rundheit der Welt umstrukturieren müssen in eine eckige Form. So ein Würfel beispielsweise, damit diese Schrumpfmenschen nicht immer um das Runde herumkriechen können, sondern so vom Rand hängen, bis man ihnen... Oh, pardon. Auf die Finger tritt und sie kreischend ins Nichts fallen. Was hältst du davon? Eine Erneuerung. Reingefallen, du Pissnäcke, du Knoblauchfresser! Deine Bosheit ist entlarvt! Ich warne dich. Dein Triumph, das wäre doch ein Todestanz, wenn dieser arme Planet leer durch den Äther trudelte. Freundchen, Freundchen, hüte dich. Die Gesetze der Natur sind ewig und sie werden jedes Überschreiten unerbittlich rächen. Indem ich dir die Maske vom Gesicht gerissen habe, habe ich im Auftrag des Allmächtigen gehandelt. Unsterblichkeit sei mein Judaverrecke. Amen! Freundchen, das sage ich dir, wenn du ein einziges Wort von unserer vertraulichen Unterredung in dein verpisstes Buch schreibst, lasse ich deine Asche in alle vier Winde verstreuen. Und ich rede nie wieder mit dir. Ich muss jetzt ins Bett. Goldene Träume. Das Gesetz ist mein Licht. Aber ich muss schon sagen, diese Stadt macht es mir nicht leicht, es zu befolgen. Wer hat dich geschlagen? Ich war umzingelt. Wie viele waren es? Einer. Besser ein Gejagter als ein Jäger. Das sagen die Scheißjäger. Liebe deine Feinde wie dich selbst, was dir nicht so schwer fallen sollte, da du dich selber nicht so toll findest. Ich finde mich nicht toll, ich bin toll. Trink und bedenke, das nächste Jahr in Jerusalem. Und was ist mit diesem Jahr? Samstag. Lass uns warten, Schlomo, warten ist die wahre Zeit. Wenn man auf den Messias wartet, kommt es aufs Warten an, nicht aufs Kommen. Also setz dich, Schlomo, und begegne deinem Erlöser mit Lob und Preis. Halte die Uhr an und freue dich. Freue dich an der Stimme der Turteltaube. Es ist schon spät. Die Totenglocke läutet, jeder deiner Tage kann der letzte sein. All deine Taten sind zu Staub geworden, Schlomo. Wie sehr hast du dir gewünscht, die russische Revolution anzuzetteln. Aber die verdammten Russen sind dir zuvorgekommen. Wie innig hast du gehofft, mit Sarah Bernhardt durchzubrennen. Aber nein, sie ließ sich ein Holzbein wachsen. Was hättest du nicht gegeben, deinen rechten Arm, um den Dreyfus-Prozess zu gewinnen? Aber der Hauptmann sagte zu dir, verpiss dich, er ist schon gewonnen. O Herr, großer und gnädiger Gott, der du dich jener erbarmst, die deine Gebote achten, was ich nicht tue, selbst jetzt, da ich von Gebet erfüllt bin, sehe ich das Kind, Gretchen Maria Caroline Globusche, wie sie mich zur Zeit der Morgenandacht berührt. Meine bösen Finger krümmen sich beim Anblick ihrer süßen Kugeln. Ich sitze am Ofen hier, wie an den Wassern von Babylon, und warte auf den Messias. Sehr wohl, aber ich bin nicht sicher, dass ich dabei sein will, wenn er kommt. Oh Herr, offen gesagt, wäre mir die globische Liebe. Obwohl ich weiß, dass ich für meine Verfehlungen bestraft werde. Guten Morgen, Shlomo. Oh, guten Morgen. Hm. Guten Morgen, Gretz. Hast du Gummibärchen? Ja, ich habe Gummibärchen. Hm. Wie geht es dir? Kalt. Oh, ich wärme dich. Am heiligen Schabbes. Du brauchst dich doch nicht zu fürchten, Shlomo. Es ist Samstag. Am Samstag, wenn du alleine bist, komme ich immer zu dir, wenn du alleine bist am Samstag, und rubble dich wie immer von oben bis unten. Hm? Und heute darfst du mein Hymen herzen. Mein liebes, verehrungswürdiges Fräulein Globische, wenn meine kalkverseuchten Gelenke nicht wären, ging ich nieder auf die Knie und bestürmte sie, meine Liebe nicht zu entfachen, nicht zu erwecken. Zitat Ende. Shlomo ist die Abkürzung für Salomon. Mhm. Das Leben holt uns immer wieder ein. Was zum Teufel sehen Sie in einem Kraken wie mir? Weiß ich auch nicht. Ein Feuerstrom an alter Glauben und Begierden trennt uns. Ich bin zu schwach, um ihren Balkon zu erklettern. Und selbst wenn ich es täte, ein- oder zweimal im Monat in Panik keuchen, was hätten die davon? Aus einem utopischen Tätscheln. Und ich wäre krank vor Angst, dass die gesamte Polizei die Tür einbrechen und mich in Öl kochen wird. Ja. Also, lassen Sie es gut sein. Verschwinden Sie aus meinem eisigen Leben, liebe gnädige Frau. Hier ist ein Pfund Gummibärchen. Und adieu. Ich bleibe. Ja, dann erklären Sie sich. Mhm. Vielleicht ist es wirklich an der Zeit, dass ich mich erkläre. Ja. Meine Eltern, Vater ein Gardist, Mutter, eine geborene Baroness Bonimissa, begingen eines Sommerabends Selbstmord, indem sie sich gegenseitig im Schaumbad ertränkten. Ha. Dies hat mein Vater mir in einem parfümierten Abschiedsbrief folgendermaßen entschuldigt. Mein liebstes Gretchen, deine Mutter und ich sind jung, reich, schön, von blühender Gesundheit, schrecklich verliebt ineinander und dir, unserer einzigen Tochter, in Herzlichkeit zugetan. Was sollen wir tun? Vergib uns, wenn du kannst. Wir sehen dich im Himmel oder an dem anderen Ort. Ich hab dir was mitgebracht. Hm? Mitzi, die Henne. Stubenrein. Sie wird dich warm halten in den Wiener Wintern. Vielen Dank. Wie hässlich du bist, Shlomo. Heute besonders. Ich könnte dich knuddeln. Aus der Tiefe rufe ich her zu dir. Knuddeln geht noch. Ja, Shlomo. Knuddeln geht. Was ist Hässlichkeit, Shlomo? Tiere sind schön. Besonders Hennen. Das Antlitz einer Henne ergibt Sinn. Aber die Gesichter der Menschen, ergeben die Sinn? An den kleinen, scheußlichen Haaren in deiner Nase. Ah. Könnte ich nabbern, Shlomo. Aber diese Nase, diese unglaubliche Nase. Ergibt die einen Sinn? Geheimnisvoll wie der Nordpol. Wann immer ich mir ein Menschengesicht ansehe, ergibt es keinen Sinn für mich. Es ist eine eirige Kugel. Oben, buschig. Zwei Löcher als Augen, zwei als Ohren und eins als Mund. Versuch dir doch mal ein Menschengesicht anzusehen. Ist völlig unlogisch. Und die flatternden Ohren? Kleine Flügel, mit denen man nicht fliegen kann, ergeben überhaupt keinen Sinn. Aber dein Gesicht, Schlomo, dein Gesicht, so geheimnisvoll es auch ist, ergibt einen Sinn für mich. Und auch dein kleiner Krüppelleib. Du siehst aus wie ein Tier. Vielleicht bist du eins, hm? Ah, Schlomo, mit dir fühle ich mich so wohl wie mit Pferden. Wenn du nur diese seltsamen Schuldgefühle aufgeben würdest, dann könntest du mein Haustier werden. Ja, ich würde dich füttern und kämmen, streicheln, spazieren führen und in meinem Bett schlafen lassen. Und so würden wir glücklich leben bis ans Ende unserer Tage. Hm? Schlomo, wollen wir heiraten? Das ließe man nicht zu. Gott ließe es zu. Ja, aber welcher? Es gibt doch nur den einen. Unglücklicherweise streitet man sich noch darüber. Nur einer schon, aber welcher? Es gibt einen für dich und neppig einen für mich. Mhm. Kann das ein und dasselbe sein? Mhm. Außerdem willst du die Braut Christi werden. Mhm. Nein. Oh. Danke. Ich habe beschlossen, nicht Nonne zu werden. Oh. Es ist eintönig. Und Haustiere sind verboten. Außerdem, wie viele Bräute kann Christus haben? Ich würde die Einzige sein wollen. Sieh mich an, Schlomo. Schlomo, sieh mich an. Sieh mich an. Es gibt nichts Böses an meinem Fleisch. Ich weiß. Wann immer ich mich im Spiegel betrachte, sage ich immer, schade, dass Schlomo mich nicht sehen kann. Und der Spiegel sagt, geh hin, mein Kind. Zeig dich, Schlomo. Denn seine Augen sind rein. Komm, lass deinen Blick wandern wie das Reh. Ich hab dir mein Hymen mitgebracht. Das ist aber nett. Ich habe es gestern Abend verloren. Ja, was ist geschehen? Gestern Abend unter der Dusche. Ich rutschte im Seifenwasser aus und machte einen Spagat wie eine Balletttänzerin. Und dann hörte ich ein kleines Quietschen. Jetzt bin ich eine Frau. Aber noch unberührt. Und ich werde noch 4 Jahre warten, bis zu unserer Hochzeitsnacht. In der Zwischenzeit. Komm, setz dich hin. Ich zieh dir die Schuhe aus, schneide dir die Zehennägel und du erzählst mir eine Geschichte. Ach ja, eine Geschichte. Mhm. Ja, vielleicht ist das der Sinn der Dichtung. Bei einem nackten Kind zu sitzen und dieser nackten Rose vom Kind eine Geschichte zu erzählen. Gut, dass ich heute Morgen meine Füße gewaschen habe. Ja, was für eine Geschichte? Deine Geschichte? Als du klein warst. Erzähl weiter, Schlomo. Ja. Auch wenn du lügst. Natürlich lüge ich. Schon als Kind war ich der beste Lügner von Pest, weil das, was in Pest war, böse war. Also drehte ich es um in das, was es sein sollte, das Gute. Das habe ich von Vater, der mich jede Nacht mit Lügen von Shakespeare in den Schlaf log und gleichgültig, wie viele Leichen das Ende des Märchens bevölkerten, Vater fügte immer hinzu, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, mein Vater. Also ich mag das Wort nicht. Wieso? Ich nenne ihn lieber den Drehorgelspieler. Drehorgelspieler. Warum? Und meine berühmteste Lüge, die ihm die Seele rettete, nenne ich die Wahrheit des Drehorgelspielers. Ja, ich sehe ihn schon zu einem Häufchen zusammengekrümmt in der Ecke einer Wachstube. Ja, seine zerbrochene Brille gegen die Hiebe von Gummiknüppeln schützt, die auf seinen kahlen Schädel regnen. Mit jedem Schlag springt ein Spritzer Blut aus seinem kahlen Schädel und rinnt sein Gesicht herunter, so dass, als sie fertig sind mit ihm, seine schützenden Hände mit jedem einzelnen zerschmetternden Knöchel ihm in den Schoß fahren. Und sein Gesicht rot gestreift. Das Buchhändler weine nicht. Als meine fette Mutter vom Kosakenschwärzer Seebut wurde, versteckte sich der Drehorgelspieler im Kohlenschuppen. Statt den Kosaken aus den Latschen zu heben, ihn an den Füßen herumzuschwingen und seinen Prägen an einer Steinwand zu zerschmettern. Ja, so fing es an, Gretchen. Für mich versteckte er sich nicht im Schuppen. Für mich kam er brüllend aus dem Schuppen gestürmt, um den Kosakenkopf zu zerschmettern. Die Steinwand glänzte in allen Regenbogenfarben. Wann immer ich an der Lüge zweifelte, sagte ich zu meinem zweifelnden Selbst: Zweifle nicht. In Lodz hat er seine Chance vertan. Aber eines Tages hier in Pest wird er brüllend aus dem Schuppen gestürmt kommen, ein Gerechter, um ihm Gedenken an eine Vette. Was ist? Eine fette Frau Gerechtigkeit zu üben, die wie eine Wassermelone in zwei Hälften geteilt in einem Massengrab modert, um dir die graue Wahrheit zu sagen, nichts davon tat er. Er sang nur in der Synagoge, einen miseren Kanto hat die Welt nicht gehört, mein Gott, war er mies! Traf den Ton, ich konnte ihn, die graue Wahrheit ist halt, so konnte ihn nicht halten, verwechselte die Psalmen, sie warfen ihn raus. Er kaufte diese Orgel und drehte sie an Straßenecken und orgelte gottlose Melodien wie Wien, Wien, Gott, du allein und andere Schmerz. Naja, und so geschah es, dass die Kinder in der Nachbarschaft mich fragten, sag mal, Schlomo, warum orgelt dein Vater auf dieser schrecklichen Orgel? Und ich sprach zu ihnen, meine Brüder, die Orgel ist eine Lüge, um die Polizei zu täuschen. Die Wahrheit ist, dass mein Vater den Winterpalast in St. Petersburg stürmen und brüllen durch die marmornen Hallen donnern wird, um den Zar zu finden und seinen bösen Kopf an der Marmorwand zu zerschmettern. Und meine Brüder glaubten mir und informierten die Polizei. Und die Polizei kam und nahm mich mit auf die Wache und gaben mir heiße Schokolade und richteten das Licht auf meine Augen. Und ich sagte ihnen die Wahrheit, wie Danton zum Tee kam zu uns, wie Bakunin auf dem Küchenboden spielt, wie die Kupfermünzen, die Klimpern in den Hut des Drehorgelspielers fielen, alle nach London geschickt wurden, um den Schnorrer Karl Marx zu helfen, seine Miete zu bezahlen und eine Tulpe für seinen Liebling Jenny zu kaufen. Ja, und die Gendarmen glaubten meiner Wahrheit und holten meinen Vater und setzten ihn vor das Licht mir gegenüber und sie befragten ihn, wie er den Zahnkopf an der Marmorwand zerschmettert habe. In der Stille... Naja, in der Stille blickte er mich über den Brillenrand an und überlegte, ob er sagen sollte, dies geht, ist ein krankhafter Lügner. Aber er sagte nichts dergleichen. denn die Decke hatte sich geöffnet und sehe, da stand der Engel Michael am diesseitigen Ufer in Leinen gekleidet und ich fragte ihn, wann willst ein Ende sein mit solchen Wundern? Und er sagte, geh in Schlomo, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt, geläutet und bewährt werden und die Gottlosen alle werden es nicht achten, aber die Verständigen wie du, Gretchen, werden es achten. Und ich hörte seine Worte, verstand sie aber nicht. Und mein Vater sprach zu den Gendarmen, ja, dies Bubele hat die Wahrheit gesagt. Und da der Zar nicht in der Nähe ist, werde ich jetzt eure Köpfe an der Wand zerschmettern, was er tat, bis eine Horde Gendarmen in die Stube gestürmt kam und ihn vor meinen Augen schlug, bis die Seele ihn mit einem Winsen verließ. Und so geschah es, dass zur Abwechslung mal der Vater für den Sohn gestorben ist. Ja, Schlomo, weine. Weine, Schlomo. Ja, weine. Weine. Ja. Weine. Meine Kerze brennt an beiden Enden. Sie brennt bis morgen nicht. Oh, meine Feinde, oh, meine Freunde. Sie gibt ein schönes Licht. Jetzt verstehe ich endlich, was mit euch Juden los ist. Schön wär's. Lasst euch nicht stören. Aber wenn ihr vielleicht eine Sekunde erübrigen könntet, könntet ihr vielleicht mal einen Krankenwagen rufen mit Sauerstoff? Kennst du einen guten Gehirnchirurgen? Nein, ich bin selber fremd hier. Macht nichts. Wahrscheinlich sowieso schon zu spät. Was sind denn die Symptome von galoppierender Schwindsucht? Blutspucken. Ja, da, das ist es. Leg dich doch hin, geh ins Bett, lass uns in Ruhe. Ja, ich brauche keine guten Ratschläge. Die Rache des Geiers. Noch nicht. Todesvogel, heb dich hinweg. Hören Sie mal, wenn Sie irgendetwas Neues über Todesvögel zu sagen haben, dann sagen Sie es doch bitte laut und deutlich. Ich habe Fieber. Sieht man das nicht, dass ich fiebere? Du hättest an einem Tag wie diesen meinen Wintermantel tragen sollen. Ja, danke, ich brauche keinen Gefallen von einem Verführer der Unschuld. Du bist ein mieser Schauspieler. Du solltest was hast du eben gesagt? In die Politik gehen, in die Politik. Hast du eben gesagt, ich bin ein mieser Schauspieler und du bist eine Sau in der Arbeit. Ach, das ist mir von dir nicht gefallen. Jetzt hör auf, ich mache das nicht. Jedes Mal unterbricht er mich in dieser Szene. Ja, warum? Zum fünften Mal. Hör auf. Mein Gott. Ich sag's nochmal, du bist ein mieser Schauspieler und du solltest in die Politik gehen. Wie meinen? Meinst du das im Ernst? Ja. Ich meine das im Ernst. Nichts dabei. Natürlich müsstest du deine Grammatik verbessern und dazu das Markus-Evangelium studieren. Und er kam nach Galiläa und sein Name verbreitete sich in der Fremde und er lehrte im Tempel. Markus. Ja, Markus verbesserte die Grammatik, indem er hinzufügte in ihren Tempel. Und so erfand er das Ghetto. So einfach ist es. Vergiss, Schlomo, einen Juden. Sprich nur von den Juden. Ja, und du wirst ein König sein, der über eine Decke von Gebeinen schreitet und sie werden dir in den Schnee folgen und in die Wüste zum brennenden Tempel. Danke. Keine Ursache. Du bist sehr freundlich. Du hast geweint? Ich habe das beobachtet, wie du geweint hast. Na und? Eine abscheuliche Angewohnheit bei erwachsenen Männern. Naja, seine heimliche Bewunderung für dieses Weinen kann ich ja nicht verhehlen. Vielen Dank. Offenbar bist du ein talentierter Weiner. Wo hast du diese Fähigkeit erworben? Übung macht den Meister. Du weinst seit Jahren, vermute ich. Ja, seit 2000, plus oder minus 1,5 Wochen. So lange? Seit der zweiten Zerstörung des Tempels. Ich habe noch nicht mehr von der ersten gewusst. Ja, du liest die falsche Zeitung. Wahre Tränen von Gottgeliebte werden des Nachts geweint. Und die, die des Nachts weinen, werden weithin gehört. Wenn du des Nachts weinst, wird jeder, der deine Klage hört, mit dir weinen, bis ihm die Wimpern ausfallen. Das gefällt mir. Schlomo? Ja? Bring mir bei, wie man weint. Ja, kannst du an etwas Trauriges denken? Ja. Sonnenuntergang mit Zypressen. No. Linz an der Donau im Zwielicht. Oh nein. Was ist mit deiner verstorbenen Mutter? Ach ja, das ist eine gute Idee. Ja, stell sie dir tot im Sarg vor. Ja. Was genau siehst du? Ja, ich sehe da 2 Bäumchen und 2 Kerzen und dann steht da so ein heller Eichensarg und, na ja, da liegt sie. Was hat sie an? So ein Hemd. Rüschen hier am Hals und an den Händen. Ja. Und ihr Gesicht? Ja, es ist so grünlich, gelblich, naja, wie Käse. Was riechst du? Dieses Weihrauch und dann stinkt's nach Chloroform. Naja, Krebs, Krebs eben. Sag etwas zu ihr. Ach. Also, mach's gut. Sag was zu ihr, was du ihr immer sagen wolltest, aber nie gesagt hast. Naja, also du hast es niemals gemerkt, dass ich es war, der dir das Geld aus der Handtasche gestohlen hat. Nein. Und du hast auch nie geahnt, wenn ich dich angelogen habe. Nein. Und du hast nicht vermutet, dass ich dich durchs Schlüsselloch beobachtet habe beim Baden. Doch. Sag mal, du rechnest mit meiner Dummheit, hä? Du scheinst mir grenzenlos ehrlichem Arier weit überlegen. Mit übelster Schmeichelei umkriegst du meinen gesunden Geist, um mich zu diesen Lastern zu verführen. Du ewiger Blutegel am gesunden Volkskörper! Hinter dem Dunst und Nebel deiner Phrasen erhebt sich grinsend die Fratze des Judentums. Deine Mütterlichkeit ist wie der Mist, der ja auch nicht aus Liebe aufs Feld gestreut wird. Du liebst mich nicht. Du liebst mich auch nicht, Gretchen. Niemand liebt mich. Ich liebe dich. Ach ja? Dann beweis es. Hitler, wie soll ich sowas beweisen? Liebenswert bist du nicht gerade. Ja. Dennoch, wenn du da so da sitzt, liebe ich dich. Küss mich. Oh, mein Gott. Befreie mich aus den Klauen dieser Tiroler Schwuchtel. Nein, Hitler, küssen werde ich dich nicht. Aber erlaube mir, dir eine Geschichte über die wahre Liebe zu erzählen, statt diesen peinlichen Flirt fortzusetzen. Eine Geschichte, hä? Sind ja immer, immer diese verrückten Geschichten. Denn das schließlich ist das in der Dichtung, Adolf, ungeliebten Kindern Geschichten zu erzählen, bis es sie schaudert. Nun, es geht ihm mehr vom großen Rabbi Eliezer, dass er in Liebe die Tochter seiner toten Schwester aufzog und in seinem Bett schlafen ließ, bis sie süße 13 war und vorne und hinten unmissverständliche Zeichen der Weiblichkeit zeigte. Und der große Rabbi sprach zu ihr: Geh aus meinem Haus, Kind, und verheirate dich. Sie antwortete: Nein, ich bin deine Magd und möchte hierbleiben, um dir und deinen Schülern die Füße zu waschen. Und er sagte: Nein, kleine Tochter, ich bin ein alter Mann. Es ist besser, du gehst aus meinem Haus und suchst dir einen jungen Mann, der zu deiner Jugend passt, einen mit Füßen, die du nicht zu waschen brauchst. Und sie antwortete: Ich sage es dir zum zweiten Mal, lass mich bleiben als deine Magd, damit ich dir und deinen Schülern die Füße wasche. Und er segnete die Hartnäckigkeit ihrer Liebe und ließ sie in Reinheit bleiben. Sehr gut. Dann wasch mir die Füße. Ich seh die Blümlein prangen, dass sich mein Herz erfreut. So fern in jenem Tal. Geschieht mir recht. Ungeliebt mit stinkenden Füßen Liebesgeschichten zu erzählen. Frau Nachtigalle und manch. Sonntag. Madam? Ich suche einen Herrn Hotler oder Hutler. Nein, Hitler. Wen darf ich bitte melden? Tot. Der tot? Die tot. Sind Sie angemeldet? Ja, ich denke schon. Ich habe keine Eintragung. Sind Sie sicher, dass Sie nach dem richtigen Herrn Hitler suchen? Ja gut, wo ist denn die Liste? Ja, da ist sie. Adolf Hitler. Ja, aber welchen Adolf Hitler? Den Schächter, den Kerzenhaltermacher, die Seejungfrau? Genau den. Sie sind beim falschen, Madam. Wie unangenehm. Geboren? Brauner am Inn. Ja, das beweist nichts. Es gibt viele Brauners, wissen Sie, am Inn, neben dem Inn, zum Inn hin. Außerdem kommen Sie höchst ungelegen. Meistens. Ich weiß gar nicht, ob er zu Hause ist. Und wenn er es ist, dann ist er in einer Konferenz. Staatsgeschäfte, lebenssüchtige Entscheidungen. Bitte warten Sie hier, Madame. Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Ja, bitte. Hitler, du hast Besuch. Na, jetzt nicht. Er scheint dringend. Besuch? Was für Besuch? Tod. Was will er? Es ist eine Sie und sie will dich. Jetzt? Ja, jetzt. Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Die kleinste Unterbrechung kann fatale Folgen haben. Jetzt sagt ihr eben, sie soll weggehen. Ja, was glaubst du, was ich gemacht habe? Sie ist sehr beharrlich. Na, dann sagst du ihr eben, sie soll mit jemandem anderen machen. Ja, nicht sein. So laut. Ich beschwatze sie und halte sie hin. Du bleibst still hier drin und stöhnst nicht. Doch. Wenn sie aufs Klo will, kletterst du aus dem Fenster und versteckst dich oben zwischen Frau Merschmeyers Schweinachsen, ja? Ja. Fühlen sie sich wie zu Hause. Wie wär's mit einer hübschen Tasse Tee? Ja, bitte. Sie haben mir den Wunsch von der Lippe abgelesen. Wie faszinierend. Ich meine, dass eine Spezialistin wie Sie derartiges akzeptiert. Ich hätte angenommen, Tee gehöre zu den größeren Risikofaktoren. Recht tödlich, wenn täglich genommen. Oh, absolut tödlich. Wie alles andere. Aber doch nicht für mich. Das Leben im Ganzen ist ein Gesundheitsrisiko. Eine unheilbare Krankheit, wenn man so will. Was der Tee betrifft, verengt er die Blutgefäße, bis sie kurz vor dem Platzen sind. Ganz zu schweigen von der Gerbsäure, die sich durch die Darmwand frisst. Möchten Sie lieber Kaffee? Kaffee? Kaffee ist noch schlimmer. dezimiert die Hirnzelle, verstreut krebsige kleine Beule auf der Epidermis und verursacht im harmlosesten Fall Krampfadern. Sie haben doch Krampfadern, hm? Ja, das ist eine Berufskrankheit. Vom vielen Rumlaufen, die verdammte Treppe, Trepp auf, Trepp ab, die liebe lange Nacht. Oh, hätte sie was dagegen, wenn ich rauch? Ich muss sagen, ich bewundere Ihren Mut. Wieso? Chronische Bronchitis, hm? Ja. Trockener Husten in der Nacht und schöne graue Schleimfetze am Morgen. Was Feigling Nekrophilie nennen, das ist doch in Wirklichkeit eine schöne neue Welt von Realisten. Der Echse aber, dass niemand ewig lebt. Sind Sie sicher? Oh, ganz sicher. Ah, das sagen alle. Die Beweise sind überwältigend. Ich kann den Augenschein nicht leugnen, aber dennoch. Vergeben Sie mir meine Naivität. Ich finde es schwierig zu glauben, dass ich zum Beispiel sterben werde. Sie werde, glaube es mir. Wie ist es? Wie ich was? Ja, das Sterben. Als ob Sie das nicht wüsste. Also die Leute sind so komisch in ihrer vorgetäuschten Ignoranz. Man stirbt am Tag von der Geburt. Schau sie. Jedes abblätternde Hautschüpple, jedes ausgefallene Haar, jeder vergessene Name ist ein täglicher kleiner Tod. Und der große ist, wenn man es richtig anfängt, auch nicht viel anders. Am besten sterben die Kinder. Die Erwachsene, die sind da schon schwieriger. Die klammern sich an ein oder zwei Schmerzen, bis sie das klammere Leid sind. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, kämpfe Sie nicht dagegen an. Gebe Sie nach. Tut es weh? Das hängt von Ihnen ab. Eigentlich ist es eher wie geboren werden. Wenn Sie sich nicht sträuben, ist es leicht. Sie schlüpfe einfach in eine andere Zeit. Wie möchte Sie denn gern sterben? Ehrlich gesagt möchte ich überhaupt nicht sterben. Aber ich lasse mit mir reden. Was dieser arme Leib will, ist ein anderes Morgen, damit er sein Buch beenden kann. Ist das zu viel verlangt? Schon. Sie schreiben also ein Buch? Ich versuche es. Und von was handelt es? Von Ihnen. Gescheitsbüble. Und wie weit sind Sie? Ich nähere mich dem Ende. Dann nähern Sie sich, Herzl, nähern Sie sich. Und zögern Sie es nicht zu weit hinaus, oder die Feder wird Ihnen aus der Hand fallen, inmitten von einem Wort. Und weniger Lüge, Herzl. Bleibe Sie doch bei dem, was ist, nicht bei dem, was sein soll. Ihr Freund ist gerade in seiner widerlichen Unterwäsche da hinten vorbei ins Diesseits gekrochen. Sie haben sein Elendsleben verlängert. Wollte sie das wirklich? Nun ja, meine Dame, das mag der Sinn der Dichtung sein. Den Tod zu beschwatzen und ihn hinzuhalten. Armer Schlummer, dass ich das immer noch nicht begriffen habe, dass mich ein Freund als Leich doch überhaupt nicht interessiert. Als Leich, als Opfer ist er doch absolut mittelmäßig. Aber als Täter, als Sinseknab, als Würgeengel. Ist ein Naturtalent. Montag. Wo fern in jenem Tale, da ist gar lustig sein. Da singt Frau Nachtigalle und manch Waldvögelein. Guten Morgen, Herr Herzl. Guten Morgen. Frohes Fest. Brioche-Gipfel heiß aus dem Ofen mit Butter, Marillenmarmelade, Lindenblütenhonig, frisch gepresste Orange, zwei Spiegeleier, Pumpernickel und Kaffee alle Oli. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist was? Das Meisterwerk. Mein Kampf. Wo immer es sein mag, es ist nicht wirklich fertig. Es hat zwar ein Ende, aber es ist nicht direkt fertig. Ich bin ein Spätzünder. Aber wenn alles gut geht, was ich bezweifle, könnte ich in ein paar Monaten etwas Leserliches, wenn nicht gar Lesbares, liefern. Herzl, wo ist es? Zwar sind Ihre Schenkel gewisslich wie Juwelen und Ihr Schoß ist wie ein runder Becher, dem nimmer Getränk mangelt und Ihre Brüste sind wie zwei junge Rehzwillinge. Zitat Ende. Wo ist es? Diese kleine Gretchen ist immer so ungeduldig. Jetzt. Lass es dir mal erklären, Schlomo. Erklärungen liebt ihr Juden ja. Ja, es wäre allerdings praktischer, du sagtest uns zuerst, wo das Meisterwerk verborgen ist. Wir suchen schon den ganzen Morgen danach. Ja, und unsere Neugier kennt keine Grenzen. Das magst du als Kompliment verstehen. Wie viele Meister können sich schon rühmen, dass 8 Patrioten... 12! 12 Patrioten einen ganzen Morgen lang nach ihren Werken suchen. Diese Bescheidenheit, Heinrich, sieh mal, das ist so typisch für einen wahren Meister. Ja. Und es ist auch sehr anrührend. Aber wir befinden uns in großer Not. Wir möchten dieses Meisterwerk liebend gern studieren, bevor es der Nachwelt überreicht wird. Schlomo, ich habe deinem Drängen nachgegeben. Ich gehe in die Politik. Ich bin eisern entschlossen, die Welt zu retten. Die ganze Neuseeland inbegriffen. Und da die Vorsehung mich nun dazu auserwählt hat, mein Leben der Öffentlichkeit zu weihen, dann muss ich doch auf meinen guten Ruf Wert legen, um falsche Eindrücke, teuflische Legenden, missverstandene Mythen und so weiter vermeiden. Schlomo, versteh mich nicht falsch. Nein. Es geht, Gott behüte, nicht darum, dein Meisterwerk irgendeiner Zensur zu unterziehen. Aber wenn du so nett wärst, uns einen Einblick in dieses Manuskript zu gewähren, dann könnten wir uns vielleicht dazu veranlasst sehen, ein paar editorische Anmerkungen zu machen. Vorschläge, die du ja selber bei der Abfassung der endgültigen, der perfekten, der... Nö. Machen wir ein Geschäft. Der autorisierten Version nützlich finden magst. Wo ist dieser Scheißbuch? Wo ist das? Wo ist es? Erinnere dich, Schlomo, in einem Streitgespräch gewinnt immer der Verlierer. Hier ist es. Schlomo? Ich sehe nur einen Satz hier, den letzten. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Ich habe doch gesagt, dass es noch nicht ganz fertig ist. Wo ist der Rest? In meinem Kopf. Na gut. In dem Fall krempeln wir dein Inneres nach außen. Ja, Moment mal bitte. Sicher erwartet ihr nicht von mir, dass ich euch alles, was in meinem Kopf herumschwert erzählt. Genau das erwarten wir von dir. Jetzt? Jetzt. Alles? Alles. Das kann ewig dauern. Ja, wir haben Zeit. Ja, die Pause ist zu lang. Heinrich? Komm, piep, piep, piep, piep, piep. Komm, piep, piep, piep, piep, piep. Ja, komm, piep, piep, piep, piep. Komm, piep, piep, piep. Es geschieht dir ja nicht. Lass komm, piep, piep, piep, piep. Du bleibst hier, du alte Schlumpfe. Mm-hmm. Ich serviere Ihnen heute Hühnerkotelett mit Sie in delikater Blutsauce. Auf Wildart. Um das Brustfleisch von Hühnern wie Koteletten zuzurichten, legt man das Huhn auf den Rücken, schneidet das Fleisch oben beim Brustbein ein, ebenfalls beim Flügel, durchtrennt die Gelenke, fasst den Flügel fest an und bereißt ihn und mit ihm die halbe Brust heraus. Dasselbe tut man auf der anderen Seite. Man zieht nun die Haut vorsichtig vom Fleisch und hackt die unteren Flügelglieder ab. Klopft das Fleisch wie Koteletten und brät die ausgelösten Schnitzchen in Butter mit Speck und Majoran. Wie sticht man Geflügel ab und richtet es her? Hühner und dergleichen sticht man ab, indem man sie bei beiden Flügeln packt, den Hals zurückbiegt und mit einem scharfen Messer nahe am Kopf so tief einschneidet, dass das Blut fließt. Man fängt das Blut in einer Schale auf. Blut, viel Blut, wenn es richtig blutet, ist es gut. Dann wird gerupft und abgesenkt. Das Ausnehmen geschieht darauf wie folgt. Man nimmt Kropf und Gurgel beim Schnitt am Hals heraus, fährt mit dem Zeigefinger in das Innere des Körpers hinein, löst die Eingeweide von Brust und Rücken los, dreht das Huhn um. Von Steiß macht man seitwärts einen Schnitt aufwärts, schneidet das Darmende weg und reißt durch dieses Loch Herz, Leber, Galle, Gedärme und Magen. Der Herr hat dich also zugerichtet, dass ich nicht aufkommen kann. Der Herr hat zertreten alle meine Starken, die ich hatte. Er hat gegen mich ein Fest ausrufen lassen, eine junge Mannschaft zu verderben. Der Herr hat der Jungfrau Dr. Judah die Kälte getreten. Darum weine ich so. Und meine beiden Augen fließen mit Wasser, das der Tröster, der meine Seele sollte erquicken, fern von mir ist. Meine Kinder sind dahin. Denn der Feind hat die Oberhand gekriegt. Gänse! Sticht man wie Hühner ab, durch einen Stich in den Kopf, oder hackt diesen weg. Sie werden, wenn sie jung und zart sind, mit Pech bestreut und mit heißem Wasser abgebrüht. Ältere Tiere hängt man selbstverständlich auf, damit sie mürbe werden. Ich tue schließlich auch nur meine Pflicht. Wenn ihr beginnt, Vögel zu verbrennen, werdet ihr enden, Menschen zu verbrennen. Brauchst du weitere Argumente? Nein. Dann fang an. Das Hilfreichste wäre, euch zu sagen, ihr könnt mich mal, und euch damit grünes Licht zu geben zu meiner Kreuzigung. Märtyrertum kann natürlich attraktiv sein. Wer hätte nicht gern, dass die Welt ein oder zwei Tränen vergießt? Aber was soll's? Wenn das Ende nicht glücklich sein kann, soll es wenigstens zum Kichern sein. Also ich fange an. Am Anfang war nicht das Wort, sondern die Flucht. Heinrich. In den Walzer. Schlomo? Ja? Haben Sie endlich Ihr Buch beendet? Es weigert sich zu enden. Alle guten Geschichten enden mit dem Tod. Bescheiden sind Sie nicht gerade. Ja, wollen Sie immer noch ewig leben? Nun ja, die Möglichkeit ist nicht ohne Scham. Näher zu dir, mein Gott, aber bitte nicht zu nah. Armer Schlomo, wenn Sie wüssten, was kommt. Behalten Sie es bitte für sich. Und Gott, der Herr, sprach, Feuer wird an dich gelegt werden. Jeden grünen Baum und jeden dürren Baum wird es in dir verzehren. Seine lodernde Flamme wird nicht mehr erlöschen. Alle Gesichter sollen von ihr versenkt werden. Vom Süden bis zum Norden. Feuer, Feuer. und du wirst die von den Flammen verzehrten Körper beneiden, die dein Zimmergenosse entzündet hat. Heinrich, brich die Tür auf! Finita la commedia! Was heißt das auf Deutsch? Das Spiel ist aus. Folge sie mir unauffällig. Heinrich, folg mir unauffällig. Nein, vielen Dank. Gretchen! Ich bleibe. Um Shakespeare zu zitieren. Bist du zufrieden, Jude? Um Shakespeare zu zitieren, ja. Ist das alles, was du zu zitieren hast? Grüße die Würmer und erkälte dich nicht. Darf ich meine Zahnbürste holen? Bitte? Dort, wo mir hier geht, da gibt's nur Zähne, Haar, Blombe, Brille. Mein Sinseknab, mein Würgeengel, mein Massenmörder. Der Anfang einer wundervollen Freundschaft. Ich werde mich bemühen, gnädige Frau, Sie nicht zu enttäuschen. Hier liegt Mitzi das Huhn in eine blutige Pfanne. Wie ein Kind. Ein kleines, gebratenes Kind. Unser Kind. Und alle Gebete klingen verlogen. Nicht alle. Wo bist du gewesen? Ich war hier. Die ganze Zeit hier. Ich bin immer hier. Aber du hast vergessen nachzuschauen. Es riecht nach dem Wienerwalde. Iss, Söhnchen. Iss. Nicht aus Hunger, sondern in der Hoffnung, eine Kraft in dich aufzunehmen, die du brauchen wirst in den kommenden Jahren, wenn das Schuhplatteln wieder zu Donner geworden ist. Du wirst es brauchen. Guten Appetit. Soll ich dir einen Witz erzählen? Nein. Dann erzähle ich Ihnen das Schicksal. Zwei Schächer hängen am Kreuz. Der eine ist am Stöhnen. Da fragt der andere, tut's weh? Nur wenn ich lache. Mein Kampf von George Tabori. Deutsch von Ursula Tabori-Grützmacher. Mit George Tabori als Schlomo Herzl. Adolf Hitler, Günther Einbrot. Gretchen Maria Carolina Globuschek-Bornemissa Esther Falvi, Leslie Malton. Tod, Sonja Sutter. Lobkowitz, Detlef Jakobsen. Himmlischst Heinz Zuber. Musik Klaus Buhlert. Regieassistenz Ulrike Brinkmann. Schnitt Johanna Holzer. Ton Hans Martin. Radiobearbeitung und Regie Jörg Jannings. Eine Produktion des RIAS Berlin mit dem österreichischen Rundfunkradio Wien, dem Bayerischen Rundfunk und dem Saarländischen Rundfunk.